David spielte auf der Harfe, kling, kling, kling, kling, klang. Wenn er seinem Gott im Himmel frohe Lieder sang. David war ein Hirtenjunge, schön vom Angesicht. Hütete des Vaters Schafe, fürchtete sich nicht. David spielte auf der Harfe, kling, kling, kling, kling, klang. Wenn er auf der grünen Weide frohe Lieder sang. Kam ein Bär und stahl ein Schäfchen, sprang er hinterher. Riss das Schaf ihm aus den Klauen, weg lief dann der Bär. Dann spielt David auf der Harfe, kling, kling, kling, kling, klang. Hell singt er auf grüner Weide seinen Lobgesang.